Morning! Guten Morgen! So, I told you yesterday that I will keep going with this thought tomorrow. Ich sagte dir gestern, dass ich mit diesem Gedanken morgen weiterfahren werde. Well, tomorrow has arrived. Der morgige Tag hat begonnen. So, you know, I love the letters of Paul. Ich liebe die Briefe von Paulus. His epistles are fascinating. Es sind faszinierende Briefe. His understanding and revelation of the cross are beautiful. Sein Verständnis und seine Offenbarung über das Kreuz sind schön. And you know, if I would have to choose, which was my favorite epistle, I couldn't really choose. Wenn ich wählen müsste, welches mein Lieblingsbrief wäre, könnte ich nicht wirklich auswählen. I think Romans is fascinating. Ich denke, der Römerbrief ist faszinierend. I think Ephesians is incredible. Ich denke, dass der Epheserbrief unglaublich ist. You know, but I also really, really love Philippians. Ich liebe aber auch sehr den Philipperbrief. Especially thinking it was written from prison. Vor allem das Spezielle ist, dass der im Gefängnis geschrieben wurde. I have a special fondness also of Colossians. Ich habe auch eine spezielle Vorliebe für den Kolosserbrief. In chapter 1, verse 27, Paul says that everything in the Old Testament is just a shadow, but the substance of everything is Jesus Christ. In Kolosser 2,17 sagt Paulus, dass alles im Alten Testament nur ein Schatten ist. Der Körper selbst, die Substanz aber, ist Christus. Think. Denke. We are so hung up with a shadow that we miss the actual reality. Wir sind so sehr mit dem Schatten beschäftigt, dass wir die tatsächliche Realität verpassen. We are looking at a million Bible verses in the Old Testament and try to understand them, all the time realizing that it's just a shadow should lead us to Jesus. Also, wir schauen auf die Bibelverse im Alten Testament und verstehen nicht, dass es nur einen Schatten ist, der auf Jesus hinweist. You know, I one time showed this at my school of the prophetic, of the supernatural, in a very drastic way. Ich zeigte dies einmal in der Schule der Prophetie und des Übernatürlichen in einer sehr anschaulichen Art und Weise. I asked Debbie to stay in the middle of the room where there was a light so she would cast a shadow. Ich bat Debbie, sich mitten im Raum hinzustellen, wo ein Licht war, damit sie einen Schatten wirft. And I threw myself on the floor and passionately began to kiss her shadow on the floor. Und ich warf mich zu Boden und fing an, leidenschaftlich ihren Schatten am Boden zu küssen. Telling everybody how much I loved to do this. Und ich sagte allen, wie sehr, sehr, sehr ich liebe dies zu tun. I said, this is really foolish. Ich sagte, das ist wirklich dumm. And that's what we do. Aber das ist das, was wir tun. We keep kissing the shadow, trying to figure out the shadow, instead of understanding it's just a shadow. Wir küssen den Schatten, versuchen den Schatten herauszufinden, anstatt zu verstehen, dass es nur ein Schatten ist. Jesus is the substance. Jesus ist der Inhalt, die Substanz. I've met so many Christians, so many pastors and preachers. Ich traf so viele Christen, Pastoren und Prediger. Who are so devoted to the written word of God, the Bible. Die sich dem geschriebenen Wort der Bibel so sehr widmen. That they use these words to fight one another and defend themselves and prove their opinions to be right. Dass sie diese Worte gebrauchen, um sich gegenseitig zu bekämpfen, sich zu verteidigen und sich zu beweisen, dass ihre Meinung die richtige ist. All the time not even devoted to the living word of God. Und die ganze Zeit über sind sie nicht dem lebendigen Wort Gottes hingegeben. Listen to me. Hör mir zu. I'm going to say something very, very strong. Ich sage jetzt etwas sehr, sehr Heftiges. I believe it is Pharisaism if I'm more devoted to the written word of God than to the word become flesh. Ich glaube, dass es Pharisäertum ist, wenn wir uns mehr mit dem geschriebenen Wort Gottes beschäftigen, als dem fleischgewordenen Wort. I really believe that. Das glaube ich wirklich. There are people who are devoted to the written word of God about giving 10% all the time ignoring the living word of God, Jesus Christ, who wants us to share our money with the poor. Da gibt es Leute, die dem geschriebenen Wort Gottes ergeben sind, 10% geben, und sie ignorieren die ganze Zeit das fleischgewordene Wort Gottes, Jesus Christus, der will, dass wir das Geld mit den Armen teilen. There are so many preachers and Christians who are so devoted to the written word of God, yet they don't have a deep devotion to the word that has walked the earth and was flesh. Es gibt so viele Prediger und Christen, die dem geschriebenen Wort Gottes so hingegeben sind, und doch haben sie keine tiefe Hingabe zum Wort, das auf der Erde gewandelt hat und Fleisch geworden war. Listen to me, my first devotion about everything else has to be to the word made flesh, because that's where I see God. Hör mir zu, meine erste Hingabe vor allem anderen muss zum fleischgewordenen Wort sein, denn dort sehe ich Gott. If my devotion, my deep devotion belongs to the word made flesh, Jesus, I'm not gonna have so many difficulties with the word that's written with paper and ink. Wenn meine Hingabe, tiefe Hingabe dem fleischgewordenen Wort Jesus gehört, werde ich nicht so viele Schwierigkeiten mit den Worten haben, die auf Papier und mit Tinte geschrieben sind. Because everything has been fulfilled in Jesus. Everything is nothing been nothing but a shadow. Alles wurde in Jesus erfüllt. Alles war nichts anderes als ein Schatten. My friend, please resolve in your own heart this question. Mein Freund, bitte kläre in deinem Herzen diese Frage. Is God good? Ist Gott gut? Yes, he's better than you will ever be able to imagine. Never can you exaggerate God's goodness. Ja, er ist besser, als es du dir je vorstellen kannst. Du kannst Gottes Güte nie übertreiben. You can twist God's goodness. Du kannst Gottes Güte verdrehen. You can pervert God's goodness. Du kannst Gottes Güte verfälschen. You can delude God's goodness. Du kannst Gottes Güte täuschen. You can misinterpret God's goodness. Du kannst Gottes Güte falsch auslegen. But there is one thing that no human being has the ability to do. Aber es gibt eine Sache, die kein menschliches Wesen tun kann. And that is to exaggerate the goodness of God. Und das ist, die Güte Gottes übertreiben. Remember that. Erinnere dich daran. No human being has the ability to exaggerate God's goodness. That's how good he is. Kein Mensch hat die Fähigkeit, die Güte Gottes zu übertreiben. So gut ist er. You have to come to this conviction in your heart. Du musst in deinem Herzen zu dieser Überzeugung kommen. You know, when I used to travel around many times, I went on the stage and I started to preach like this. Als ich umherreiste, oft, wenn ich auf die Bühne ging, begann ich meine Predigten wie folgt. God is good, nothing but good, perfectly good, he's so good. Gott ist gut, nichts anderes als gut, perfekt gut, er ist so gut. And many pastors said to me, why don't you start like all the other preachers start, grace and peace in the name of Lord Jesus. Und viele Pastoren sagten zu mir, warum fängst du nicht so an wie alle anderen Prediger, Friede und Gnade im Namen des Herrn Jesus. I said, because this is just become an empty religious floskel. Weil dies zu einer leeren religiösen Aussage wurde. And the truth is, very few Christians really know how good it is, so I'm going to keep convincing them. Und die Wahrheit ist, dass nur wenige Christen wissen, wie gut Gott ist, und ich höre nicht auf, sie davon zu überzeugen. Long series, but we're not going to quit. Eine lange Serie, doch wir geben nicht auf.